krank. 3 Tage lag Regina, Regina, Regina in ihrem Bette krank, in ihrem Bette krank. Pfeiferei, Trommelei und Schalmei, weckt auf meine Regina, weckt auf meine Regina, damit sie schläft nicht mehr, damit sie schläft nicht mehr, weckt auf meine damit sie schläft nicht mehr. Pfeiferei, Trommelei und Schalmei, weckt auf meine Regina, weckt auf meine Regina, damit sie schläft nicht. Weckt auf meine Regina, weckt auf meine Regina, damit sie schläft nicht mehr, damit sie schläft.